Denn Berichter südkoreanischen Internetzeitung Minjok Ilbo zufolge hielt die südkoreanische Partei für Zurückerlangung der US-Militärbasen und Wohlfahrt am 19. Juni vor dem Blauen Haus eine Pressekonferenz ab und veröffentlichte den Kommentar des Büros ihres Sprechers, in dem die Abschaffung der Dekadenzen der Polizei verlangt wurde.